Kapitel 4 Der Hut. Altdorf ist eine sehr lebendige Stadt. Es gefällt mir gut dort. Da sind viele Häuser und Hütten. Kinder spielen auf der Straße zwischen Ziegen, Hühnern und Schafen. Vor der Kirche sitzt immer ein Bettler, ein alter Mann, der dir für ein Geldstück eine Geschichte erzählt. Ich bin gerne in Altdorf, doch heute ist es anders als sonst. Im ganzen Dorf ist es sehr ruhig. Nur wenige Leute sind unterwegs. Die Kinder spielen nicht. Wo sind die Tiere? Es ist still heute in Altdorf. Es ist nichts los hier, sage ich zum Vater. Ja, die Leute sind wohl alle bei der Arbeit. Wir gehen weiter. Vor einem Haus stehen zwei Soldaten. Sie stehen rechts und links von der Tür. Sie haben lange Spieße in der Hand. Sie sehen böse aus. Das ist nichts Neues. Das ist immer so. Mein Vater sieht sie nicht an. Ich sehe nach oben. Was ist das? Seltsam, sehr seltsam. Da hängt etwas an einer Stange. Was ist denn das? Vater, sieh nur! Was? Fragt er. Da hängt ein Hut an der Stange. Wo? Da oben. Vater sieht auch nach oben. Da hängt ein Hut mit einer Feder. Na ja, ein Hut. Vater reagiert nicht. Was macht der Hut da oben? Vater sagt nichts. Der Hut interessiert ihn wohl nicht. Ich muss lachen. Haha, vielleicht ist das ja der Hut von dem Peter. Da schreit einer der Soldaten. Halt! Im Namen des Kaisers! Wir bleiben stehen. Was ist denn jetzt los? Fragt Vater. Die Soldaten kommen auf uns zu, die Spieße vor sich. Ihr habt den Hut nicht gegrüßt, schreit jetzt der andere. Wie bitte? Den Hut? Nicht gegrüßt? Ihr müsst dem Hut Respekt zeigen. Das ist der Hut unseres Kaisers. Mein Vater antwortet nicht. Haben wir recht verstanden? Oder wollen wir nicht verstehen? Einer der Soldaten erklärt, Unser Landvogt kann nicht immer hier sein. Deshalb lässt er ein Zeichen hier. Ein Zeichen unseres Kaisers. Das Volk muss sich vor diesem Zeichen der kaiserlichen Majestät verbeugen. Ist jetzt alles klar? Ja, das habe ich verstanden, sagt Vater. Dann fragt er, Können wir jetzt gehen? Was? Die Soldaten sehen jetzt sehr böse aus. Ihr habt euch nicht vor dem Hut verbeugt. Das hat doch keinen Sinn, lacht Vater. Wir grüßen doch keine Hüte. Menschen grüßen andere Menschen, keine Hüte. Wir wollen weiter, doch die Soldaten lassen uns nicht gehen. Stehen bleiben! Ihr seid in Arrest, im Namen des Kaisers! Sie halten uns ihre Spieße vor den Bauch. Vater sagt nichts, aber ich rufe, Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Von allen Seiten kommen jetzt Leute, viele Leute. Wo sie wohl vorher alle gewesen sind. Vielleicht wollten sie sich nicht vor dem Hut verneigen. Lasst die beiden gehen! Schreien die einen. Sie haben doch nichts getan! Rufen die anderen. Alle kennen meinen Vater. Sie wissen, er ist ein guter und mutiger Mann. Und alle ärgern sich, aber es hilft nichts. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Jetzt sind auch Großvater und Werner Stauffacher da. Mit zwei anderen Männern stellen sie sich direkt neben die Soldaten. Lasst sie gehen! Sofort! Aber die Soldaten halten uns weiter ihre Spieße vor den Bauch. Wollen sie meinen Vater ins Gefängnis bringen? Das geht nicht, denn es stehen zu viele Leute um uns herum. Und es werden immer mehr. Sie schreien. Die Soldaten halten ihre Spieße nicht mehr hoch. Haben sie jetzt Angst? Da hören wir Pferde. Es sind viele. Wer kommt da? Es ist eine Gruppe von Männern und Frauen. Die Männer tragen bunte Kleidung und die Frauen sind sehr elegant. Alle haben große Hüte auf dem Kopf. Sie kommen von der Jagd. Eine Gruppe von Jungen geht hinter ihnen und trägt das getötete Wild. Die Leute aus dem Dorf sehen sie böse an. Von der Jagd kommen die Herren, rufen sie. Klar, die haben sonst nichts zu tun. Seht mal, ob auch der Gessler dabei ist. Mir wird kalt. Was wird jetzt passieren?